Danke. Eigentlich wollte ich ja Jochen Bruhn gewinnen, dafür ein Co-Referat über Bakunin zu halten, aber der kann ja heute leider nicht kommen. Und vollmundig habe ich auch angekündigt, Musikbeispiele zu bringen und zu analysieren. Auch daraus wird nichts. Ich habe nämlich bei der Vorbereitung des Vortrags festgestellt, dass ich da nicht sehr viel Neues sagen kann. Das meiste findet sich eigentlich schon in meinem Buch Verborgener Staat, lebendiges Geld, das auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Ich war vor fast 15 Jahren hier in Freiburg und habe dieses Buch präsentiert, das seinerzeit im Sayera Verlag erschien, und habe das damals, wenn ich mich richtig entsinne, mit dem Wagner-Kapitel vorgestellt. Also ich habe eine gewisse Scheu davor, mich zu wiederholen, auch wenn es schon 15 Jahre her ist, und möchte mich darum vor allem auch auf Marx konzentrieren bei dieser Engführung von Wagner und Marx. Möchte mich hier vor allem dem Begriff der abstrakten Arbeit widmen, aber aus dem Grund, weil in diesem Begriff ein Problem steckt, aus dem gewissermaßen Wagner musikdramatisches Kapital geschlagen hat. Also ich versuche tatsächlich doch so eine Engführung zwischen dem Ring des Nibelungen von Richard Wagner und der Kritik der politischen Ökonomie von Marx. Marx hat Wagner eben nicht von ungefähr als Staatsmusikanten spöttisch bezeichnet. In Wagners Gesamtkunstwerk zeichnet sich nämlich kontinuierlich die Identifikation mit dem Souverän ab. Und dieser Inhalt ist antikapitalistisch auf fatalste Weise. Das eben ist der Gegenstand meines Buchs Verborgener Staat, lebendiges Geld. Was man auf Wagners Bühne beobachten kann, das sind mythische Verkörperungen des Staats. Man denke etwa an den Ritterorden im Parsifal oder an die Zunft in den Meistersingern oder eben an die Götterwelt im Ring des Nibelungen oder an die Siegfried-Figur im Ring. Das sind mythische Verkörperungen des Staats und die werden gegen dämonische Personifikationen des Kapitals ins Feld geführt. Diese Personifikationen des Kapitals hat als erster Adorno als Judenkarikaturen bezeichnet in seiner Schrift Versuch über Wagner aus den 30er Jahren. Das sind also im Parsifal wäre das die Figur des Klingsor, des Zauberers Klingsor und der Kundry. Im Ring des Nibelungen sind es Alberich, Mime und Hagen, die eben nicht zufällig auch verwandt sind. Also Mime ist der Bruder von Alberich und Hagen ist der Sohn von Alberich. Darin, in solchen Momenten der Personifikation und Identifikation, darin liegt bis heute Wagners besondere Attraktivität im ideologischen Sinn. Nur dass natürlich seit Wagners Zeiten die Staatsformen gewechselt haben und damit auch die Formen der Identifikation. Diesen Wechsel zu illustrieren, sind die Regisseure da im Theaterbetrieb von Wagner selbst, den Marx auch als neudeutsch-preußischen Reichsmusikanten tituliert hat, von Wagner selbst, der den barbarischen Staatscharakter nach erfolgter deutscher Reichsgründung noch unverhohlen germanisch mit Trinkhorn, Schwert und Bärenfell zur Schau stellte. Er war ja auch der Regisseur seines Werks bei der Erstaufführung in Bayreuth, bis zur neuen Bayreuther Volksbühne von Frank Castorf in diesem Sommer in Bayreuth, wo die Staatsgötter, also Wotan und so weiter, in die US-amerikanische Welt der 1970er Jahre versetzt werden. Das Rheingold gibt es hier an der Tankstelle, an der Tanke. Es handelt sich eben um das Erdöl. Die spöttischen Bezeichnungen von Marx, die damals konkret auf den gesamtdeutschen Rummel des Bayreuther Narrenfestes gemünzt waren, das waren die Eröffnung der Bayreuther Festspiele 1876, und Marx kam damals auf seiner Reise durch Deutschland in Kontakt mit den Besuchern dieser ersten Bayreuther Festspiele, und darum diese vielen spöttischen Bemerkungen in den Briefen. Diese spöttischen Bezeichnungen legen nahe, dass der Autor des Kapital zugleich auch etwas vom Inhalt des Ring geahnt haben muss. Staatsmusikant, Reichsmusikant, neudeutsch-preußischer Reichsmusikant. Der Inhalt des Ring, der damals zum ersten Mal in Szene ging, dass hier also eine Weltanschauung mit großem Tamtam ausgebreitet wurde, der zu widersprechen seine Kritik der politischen Ökonomie wie geschaffen war. Tatsächlich entwickelt diese Kritik überhaupt erst die gedanklichen Voraussetzungen, eben jene Identifikation mit dem Souverän zu untergraben, weil diese Kritik bis ins letzte Detail expliziert, dass moderne Herrschaftsformen im Kern eben nicht personifizierbar sind, der Staat immer nur die andere politische Seite des allgegenwärtigen Kapitalverhältnisses darstellt, das seinerseits als bloßes Machtinstrument einer Person keineswegs mehr begriffen werden kann. Marx beginnt im Kapital, wie man weiß, mit dem Gegensatz. Es gibt zwar die eine Elementarform des Reichtums der Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, nämlich die Ware, aber diese Form ist nur in der Entgegensetzung von Tauschwert und Gebrauchswert zu begreifen. Jeder Versuch, die Trennung zu leugnen, diese Entgegensetzung zu leugnen oder zu unterlaufen, endet in Regression. Die Funktion des Staats ist nicht zuletzt darin zu bestimmen, sie zu bewältigen, den Gegensatz gleichsam auszubalancieren. Besser gesagt, die Einheit nicht nur mittels Recht und Ordnung herzustellen und aufrechtzuerhalten, sondern sie in der Krise, wenn die Teilprozesse auseinanderfliegen, mit einer von aller Fessel befreiten Gewalt zu restituieren. Denn mit diesem der Ware immanenten Gegensatz von Gebrauchswert und Wert, das heißt auch von Privatarbeit, die sich zugleich als unmittelbar gesellschaftliche Arbeit darstellen muss, und von besonderer konkreter Arbeit, die zugleich nur als abstrakt allgemeine Arbeit gilt, mit diesem Gegensatz ist bereits die Möglichkeit der Krise und das heißt politisch gesprochen des Ausnahmezustands gesetzt. Wagner beginnt im Ring mit der Einheit. Ein S-Dur-Akkord, der auf die Natur projiziert wird, Ausdruck vollständiger, widerspruchsloser Identität. Das berühmte Vorspiel zum Rheingold, zum ersten Teil dieser Tetralogie vom Ring. Dieses Vorspiel, das den Akkord, den S-Dur-Akkord exponiert, soll eben reine Natur sein, soll reine Natur suggerieren, durch keine Dissonanz oder Chromatik getrübt. 136 Takte ohne ein einziges weiteres Vorzeichen, durch keine Widersprüche bewegt, ein Zustand, der ausgebreitet wird, alle Bewegung darin, die es natürlich doch gibt, damit der Klang zum Tragen kommt, alle Bewegung soll aber so erscheinen, als wäre sie nicht von Gegensätzen angetrieben, und das hat Adorno in der schon erwähnten Schrift als Phantasmagorie bezeichnet. Das ist so ein zentraler Begriff von Adorno, um Wagners Kompositionsweise zu durchschauen. Es geht immer darum, die kompositorische Arbeit gewissermaßen unsichtbar zu machen, zu verdecken. Das ist ein zentraler Kritikpunkt von Adorno im rein kompositorischen, wenn er Wagners Musik analysiert. Bei Marx sind die Menschen, wie man weiß, als Warnhüter aufgefasst. Soweit er von ihnen spricht, fungieren sie, wie er selbst sagt, als Charaktermasken der entfalteten Widersprüche der Ökonomie. Marx verwirft es explizit, diesen Charaktermasken die Verantwortung des Individuums zu unterschieben. Aber implizit sind die Individuen desto mehr dafür verantwortlich, dass sie dem Naturgesetz des Kapitals, wodurch sie ausnahmslos zum Anhängsel des Verwertungsprozesses degradiert werden und als Personen füreinander nur als Repräsentanten von Ware existieren können, dass sie diesem Naturgesetz des Kapitals nicht ein für alle Mal den Boden entziehen. Das ist gewissermaßen der Hintergrund des Begriffs von der Charaktermaske. Bei Wagner ist es umgekehrt. Die Charaktermasken werden als Charaktere ausgestaltet. Das ergibt sich zwangsläufig daraus, dass er von totaler Identität ausgeht, was zunächst als erster Gegensatz erscheint nach dem Vorspiel, beim Auftritt der Rheintöchter und Alberichs. Was hier als erster Gegensatz erscheint, soll der Identität selbst entspringen. Der Kontrast zwischen der Schönheit dieser Rheintöchter und der Hässlichkeit des Nibelungen Alberich, der da aus der Unterwelt plötzlich auftaucht in dieser Welt der Schönheit des Rheins. Dieser Kontrast wird noch als ganz natürlich fungiert, bloßer Ausdruck der zugrunde liegenden Einheit. So kommen mit dem Auftritt Alberichs in die Musik leiterfremde, tonleiterfremde Halbtonschritte, chromatische Tonfolgen und Vorschläge ins Spiel. Die Musik moduliert nach E und G-Moll, also nicht mehr reines S-Dur. Der Klang verdunkelt sich etwas, der Rhythmus verliert seine Eingängigkeit. Wie die Rheintöchter mit Alberich in dieser Szene aber nur spielen und nicht wirklich von ihm gefährdet werden können in ihrer Reinheit, in ihrer Schönheit, ihr Interesse an ihm, ihr erotisches Interesse an ihm nur Schein ist, den sie vorspiegeln, so spiegelt die Musik in dieser Szene Modulationen in einer Scheindurchführung vor, um scheinbar ungetrübt zur S-Dur zurückzukehren, wenn die Rheintöchter mit ihrem Spaß aufhören. Eigentlich wäre hier das Bühnenfestspiel schon wieder zu Ende, aber die Affirmation widerspruchsloser Identität holt gleichsam noch einmal und viel weiter aus, um in Alberich schließlich das genaue Gegenstück zu fixieren, nämlich reine Unnatürlichkeit. Darauf zielt zuletzt diese Szene. Die Musikdramatik braucht also den totalen Feind, um loszuwerden, was immer sich in ihrem Reich als Nicht-Identisches herausstellen könnte. Sie braucht diese Personifikation. Es ist so gesehen nur logisch, dass der Nibelunge Alberich bloß tut, in der ganzen weiteren Handlung des Ring, was die Rheintöchter ihm soufflieren. Sie singen nämlich: Der Welterbe gewänne zu eigen, wer aus dem Rheingold schüfe den Ring, der maßlose Macht ihm verlieh. Und genau das macht dann Alberich. Diese Naturwesen selbst sind es also, die das unschuldige C-Dur, mit dem das Gold erstrahlt, nicht zufällig wählt Wagner für das Gold, für das noch unbeschmutzte, reine Gold, nicht für das unschuldige Gold, diese reine, die reinste Tonart gewissermaßen C-Dur. Diese Naturwesen selbst sind es, die dieses unschuldige C-Dur durch die Möglichkeit maßloser Schuld, durch eine Erbsünde ergänzen müssen, damit es als reine Natur überhaupt erstrahlen kann. Weil er also am Anfang verleugnet wurde, verlangt dieser Gegensatz offenkundig immer entschiedener danach, verkörpert zu werden, und die Verkörperung hat nur den Zweck, die ursprüngliche Verleugnung endgültig zu affirmieren. Nun, im Unterschied zu den anderen Figuren, es gibt ja zahlreiche in diesem Bühnenwerk, im Unterschied zu den anderen Figuren besitzt dieser Alberich immerhin die Titelgestalt des Ganzen, der Ring des Nibelungen, mit dem Nibelungen ist Alberich gemeint, besitzt dieser Alberich kein eigenes Motiv. Jede Figur besitzt sonst ein eigenes Motiv, also von Mime und Hagen zum Teil abgesehen. Aber Alberich besitzt keines. So kann er bis hin zum gestischen Ausdruck, in dem nicht zuletzt die modernsten kompositorischen Mittel zum Einsatz kommen, musikalisch vollkommen identisch gemacht werden mit dem Fluch auf die Liebe, durch den er die maßlose Macht des Goldes stiften kann. Alberich wird eben zur Judenkarikatur, wie das Adorno erkannt hat. Vor ihm übrigens schon Gustav Mahler. Mit einer abstürzenden großen Septime vom kleinen C zum großen Des auf dem Wort Liebe, beim Liebesfluch, so verfluche ich die Liebe, stößt er am Ende der ersten Szene in die Tiefe und dort wird er erst wieder im Rhythmus des Nibelungen-Arbeitsmotivs sichtbar werden. Auf das komme ich noch zu sprechen, auf dieses Nibelungen-Arbeitsmotiv. Aus dem Gold lässt Alberich jetzt mit arger List, wie es heißt, den Ring fabrizieren, der seinem Träger der Welterbe garantiere. So wird einem einzelnen Charakter als Eigenschaft unterstellt, was Marx als allgemeine Äquivalentform bzw. Geldform bestimmt hat. Die Verfluchung der Liebe, Wagners Mystifikation des Gegensatzes von Gebrauchswert und Tauschwert, ist dafür die Voraussetzung. Die Arbeit, die Alberich mit seiner Gier nach Macht erzwingt, ist das Mittel zur Weltherrschaft. Arbeit ist nötig, um aus dem Gold den Ring zu schmieden, der dessen Eigner wiederum das Kommando über die Arbeit der anderen verschafft. Dieser Ring verhilft dem Nibelungen zunächst zur Macht über das eigene Unterweltgeschlecht, eben die Nibelungen. Mit seiner magischen Hilfe kann der Räuber des Goldes die anderen Nibelungen zwingen, weiterhin allein für ihn zu arbeiten. Alberich aber möchte sich darüber hinaus eben zum Herrn der Welt, der Menschen und der Götter aufschwingen. Es gibt einen Entwurf von Wagner aus dem Jahr 1848. Das ist der erste Entwurf zu diesem Werk. Und da zeigt sich interessanterweise noch eine gewisse Solidarität Wagners mit den von Alberich unterjochten Nibelungen. Und das kennzeichnet aber dann auch die Darstellung Alberichs selber in diesem Entwurf. Es heißt hier, aus den Tiefen Nibelheims grollt den Göttern das Bewusstsein ihrer eigenen Schuld entgegen, ihrer eigenen Schuld. Denn die Knechtschaft der Nibelungen ist nicht zerbrochen. Alberich hat somit in seinen Vorwürfen gegen die Götter recht. Also da gibt es noch nicht diese Personifikation im strengen Sinn, da ist die Schuld gewissermaßen noch verteilt und auch die Götter partizipieren an dieser Schuld, viel deutlicher als dann in der ausgeführten Handlung. In der Bühnenfassung verliert dieses arbeitende Volk, wie es im Entwurf bezeichnet wird, wesentlich an Bedeutung. Die Nibelungen treten ganz an den Rand der Handlung. Dieses arbeitende Volk ist selbst gewissermaßen nur noch Ausdruck von Alberich selber, wie das Nibelungen-Arbeitsmotiv harmonisch ganz substanzlos bleibt, in sich kreisend eine sinnlose, monotone Bewegung. Also es geht ungefähr so. Und so weiter und so fort. Also doch ein Musikbeispiel, das ich hier bringe. Es wird das einzige bleiben. Nur in Zusammenhang mit dem aus dem Goldmotiv abgeleiteten Fronmotiv gewinnt dieses Nibelungen-Arbeitsmotiv Bedeutung und erst durch Modulation wird daraus Alberichs Herrscherruf. Die Arbeit der Nibelungen ist bloß Begleitmusik zur Weltherrschaft des Geldes. Darin äußert sich kompositorisch Wagners Enttäuschung über das Proletariat nach 1848, die sich auch in einem Brief von 1851 Luft machte. Mit ihrem Arbeitergeschrei sind sie die elendsten Sklaven, die jeder in die Tasche stecken kann, der ihnen heute recht viel Arbeit verspricht, so Wagner in diesem Brief. Bei Marx hingegen werden die Hoffnungen, die sich auch bei ihm seit 1848 auf das Proletariat richten, man denke nur an das Kommunistische Manifest von 1848, bei Marx werden diese Hoffnungen so weit obsolet, als nun gerade die Form, in der dieses Proletariat ausgebeutet wird, als eigentlicher Gegenstand der Kritik zu entdecken ist. In ihrer Eigenschaft als Arbeitskraft werden die Arbeiter selbst zum Bestandteil des Kapitals, durch das sie ausgebeutet werden. Der machtlüsterne Nibelunge Alberich lässt sich von seinem Bruder Mime, die zweite Judenkarikatur des Ring, aus dem Gold auch einen Tarnhelm anfertigen, und mit Hilfe dieses Tarnhelms kann er sich in jede Gestalt verwandeln. Es handelt sich also auch bei Wagner nicht um die einfache Form von Herrschaft. Diese einfache Form von Herrschaft, die personengebundene Herrschaft, wie man sie auch nennen könnte, ist Alberich gar nicht möglich. Im Unterschied zu Wotan, dem Göttervater, dem sie von Natur aus zugewachsen ist. Wotan herrschte ursprünglich Kraft seiner Göttlichkeit ohne Ring und Tarnhelm. Aber auch er verstrickt sich dann in Verträge, wie man erfährt. Und auch er verwendet den Tarnhelm. Erst diese magischen Gegenstände können hingegen dem Nibelungen überhaupt zur Macht verhelfen, und zugleich wird durch sie die Form der Herrschaft selber verändert. Sie wird zur unsichtbaren Macht, ist nicht mehr von Natur aus vorhanden, sondern muss errungen werden mit List und Tücke. 4 Jahre vor Wagners ersten Ringentwurf sah der junge Marx, weil er noch keinen Begriff von der Wertform hatte, das Geld ganz ähnlich zunächst einmal als eine Art Tarnkappe, unter deren Einfluss personengebundene Herrschaft sich auflöst. Allerdings, das gilt sogar für die Schrift zur Judenfrage, verwarf er jegliche Personifikation, soweit ihr in Gestalt von Fluch, List und Tücke die Schuld an diesem Unnatürlichen zugeschoben werden sollte. Ich zitiere aus den philosophisch-ökonomischen Manuskripten von 1844: Die Eigenschaft des Geldes sind meine, des seines Besitzers Eigenschaften und Wesenskräfte. Das, was ich bin und vermag, ist also keineswegs mehr durch meine Individualität bestimmt. Als diese verkehrende Macht erscheint es dann auch gegen das Individuum und gegen die gesellschaftlichen Bande, die für sich Wesen zu sein behaupten. Es verwandelt die Treue in Untreue, die Liebe in Hass, den Hass in Liebe, die Tugend in Laster, das Laster in Tugend, den Knecht in den Herrn in den Knecht, den Blödsinn in den Verstand in den Blödsinn. Und Richard Wagner fügt gewissermaßen hinzu, und den hässlichen Zwerg in einen Weltbeherrscher und Weltzerstörer. Denn selbst die germanischen Menschen und Götter, die auf Wagners Bühne für sich Wesen zu sein behaupten, werden durch die alles verkehrende Macht schließlich auch verkehrt und in den Untergang gerissen. Allein die Ableitung der musikalischen Motive voneinander, auf die Wagner genau in diesem Zusammenhang wachsendes Interesse verwendet, unterminiert dann die reine Identität und die eindeutigen Personifikationen, und so wird eine Vielfalt kompositorischer Methoden von Wagner aufgeboten, um die Eindunkelung, die Verfremdung, könnte man auch sagen, der Natur- und Göttermotive zu bewerkstelligen, die ja ursprünglich sozusagen für reine, natürliche, personengebundene Herrschaft standen. Und damit die Separierung der Sphären, die Wagner so wichtig war, weltanschaulich so wichtig war, aufzuheben. Sah sich der Komponist also einerseits weltanschaulich herausgefordert, die Welt der Götter und später der Menschen gegenüber Alberich und den Seinen abzugrenzen, wirkt andererseits etwas wie eine kompositorische Lust bei Wagner, die Welten miteinander zu vermitteln, ihre Leitmotivik wie ein symphonisches Netz auszuspannen, in dem letztlich sämtliche Akteure gefangen sind, als wären sie alle, um mit Marx zu sprechen, eben doch Charaktermasken jenes verfluchten Rings, und als wäre der Ring ein Symbol für diese verselbstständigte Macht des Kapitals. Hier liegt denn auch die ganze Modernität dieser Musik, soweit sie dieser Weltverschwörungstheorie entgegenarbeitet, dort, wo es ihr gelingt, den Leitmotiven, mit Schönberg zu sprechen, modulatorischen Drang der Dissonanz Eigenständigkeit zu verleihen. Dort verliert auch die Verschwörungstheorie in der Handlung und die Personifikation des Widernatürlichen ihren Sinn. Siegfrieds Figur, die Figur des Helden Siegfried, sollte den Komponisten dann offenbar aus diesem Dilemma herausschlagen. Dieser neue und spät auftretende Held ist als Meister der Krise, als wahrhafter Meister der Krise, das ist eine gute Idee, danke, als wahrhafter Meister der Krise konzipiert. Siegfried ist dazu da, wieder eine eindeutige Grenze zur Welt der Nibelungen zu ziehen. Fast zwei Akte lang versucht der Komponist, in dem nach dem Helden Siegfried benannten Werk, das ist der dritte Teil des Ganzen, die Eigenschaften wieder zu polarisieren und die musikalischen Charaktere auseinanderzulegen. Der Kontrast von Mime und Siegfried wird am Ende des ersten Akts dieser Oper, dieses Musikdramas besonders deutlich. Und es war auch dieser erste Akt des Siegfried, der Adorno zu der Erkenntnis führte, dass es sich hier um Judenkarikaturen handelt bei Mime und Alberich. Man kann die Analyse dieser Szene dann in seinem Versuch über Wagner nachlesen. Während Siegfried das Schwert schmiedet in dieser Szene, braut Mime den Schlaftrunk, mit dem er Siegfried ausschalten möchte, um selbst an Gold und Ring heranzukommen. Mime besitzt ja wie sein Bruder Alberich kaum ein eigenes Motiv. Die Achtelfigur, die Mime im Allgemeinen und auf den diversen Leitmotivtafeln zugeschrieben wird, diese Achtelfigur ist eine rhythmische Variante des Nibelungen-Arbeitsmotivs, das wir schon kennen. Wie Alberich identisch ist mit dem Fluch des Goldes, so ist Mime identisch mit dem Fluch der Arbeit. Sein Interesse bleibt wie bei Alberich untrennbar auf Gold und Ring geheftet. Nur Siegfried handelt, ohne daran zu denken. Also er bleibt also die reine Unschuld im Unterschied zu den Göttern und zu den anderen Heldenfiguren. Dieser germanische Held ist einzig an seine Ahnen, an Vater und Mutter gebunden und diese naturgemäße Verbindung stellt sich ihm durch das Schwert dar, mit dem er im ersten Akt förmlich zur musikalischen Einheit zusammengeschmiedet wird. Siegfried ist insofern auch der Held der Modernisierung, indem er dieses Schwert schmiedet. Er reißt die Arbeit damit aus der Verdammnis, der sie in Rheingold in Gestalt der Nibelungen verfiel. Darum konnte Siegfried wohl auch zum Vorbild so vieler Sozialdemokraten werden. Sein Hämmern hat ganz anderen Klang als das chaotische Hämmern der Nibelungen, das chaotische und monotone Hämmern, zugleich monotone Hämmern der Nibelungen. Siegfried rettet die Arbeit im Namen des Kriegs. Mit Siegfried allein kann Wotan dann auch Alberich drohen. Ich zitiere, dich beugt er mir, dich Alberich beugt er mir durch seine Kraft. Zum Krieg, drum war ich ihn wohl. Indem Siegfried sein eigenes Schwert schmiedet, entfremdet er sich keineswegs von der Natur, wie Mime und Alberich und die Nibelungen durch ihre schmutzige unterirdische Arbeit. Mime muss nur verschwinden, schon befindet sich der mythische Rüstungsarbeiter Siegfried, der Mime erschlagen hat, in vollkommener Harmonie mit der Natur. Und das wird dann im sogenannten Waldweben in ungefährdetem hellem E-Dur entfaltet, diese Harmonie mit der Natur. Auch ein beliebtes Gusto-Stückerl für Wagnerianer. Siegfried ist tatsächlich als verfolgende Unschuld in Person gestaltet, um diesen genialen Ausdruck von Karl Kraus hier zu verwenden. Es ist das eigentlich Infame an diesem Helden, dass er tatsächlich unschuldig bleibt. Wagners blonde Bestie, um Nietzsche zu zitieren, der auch gut in diesen Zusammenhang passt. Wagners blonde Bestie verstrickt sich nämlich nicht wie Wotan mit Bewusstheit in die Gesetze der Tauschgesellschaft, aber er kann sich natürlich auch nicht diesen Gesetzen entziehen. Er wird aber passiv, er bleibt selber passiv und wird darin verstrickt. Er lädt also keine Schuld auf sich. Er wird darin verstrickt mittels Ring, Zaubertrank und Tarnhelm. Doch diese Mittel bleiben Siegfried im Unterschied zu den Göttern ganz äußerlich. Sie affizieren nicht sein Inneres, sie verderben ihn nicht. Und in genauer Umkehrung von Alberichs Fluch kann Siegfried dann in der Götterdämmerung singen, zu den Rheintöchtern übrigens: Der Welterbe gewann mir ein Ring, für der Minnegunst, also für der Liebegunst, miss ich ihn gern. Also für ihn zählt nur die Liebe und nicht die Macht. Siegfried behält seine Unschuld, indem er in seinen Handlungen, sogar in seiner Liebe, von fremder Hand dirigiert wird und zuletzt Alberich bzw. dessen Sohn Hagen zum Opfer fällt. Daraufhin setzt Brünnhilde die Welt in Brand, wodurch der Ring vom Fluch gereinigt wird, wieder den Rheintöchtern, nicht den Göttern, zufallen soll. Wir befinden uns also hier im Finale der Götterdämmerung. Mit den Worten: Zurück vom Ring möchte Hagen dann noch die Welt- und Geldmacht doch noch im Sinne Alberichs, seines Vaters, an sich reißen und stürzt wie wahnsinnig sich in die Flut, so heißt es in den Regiebemerkungen, wo ihn aber sogleich die Rheintöchter ertränken. Genau von diesem Augenblick an reinigt sich die Musik. Es sind die letzten 40 Takte der Tetralogie, nach vielen Stunden also. Sie reinigt sich von jener permanenten Entfremdung, die sie seit Alberichs Fluch charakterisiert. Seit der ersten Szene also von Rheingold. Endet damit der Ring mit Erlösung und enthüllt unfreiwillig das Geheimnis reiner Identität als Tod und Vernichtung, kam hingegen, wie man weiß, Marx mit dem Kapital zu gar keinem Ende. Er plante noch weitere Bände, unter anderem über den Staat und den Weltmarkt, aber es ist im Grunde unmöglich, das Werk abzuschließen. Oder anders gesagt, seine wirkliche Vollendung kann nur die Abschaffung seines Gegenstands sein. Was immer Marx über diese vielleicht mögliche Erlösung vom Kapitalverhältnis angedeutet hat, ergibt allein durch die Form seiner Darstellung unmissverständlich zu erkennen, dass sie unter dem Gesichtspunkt reiner Identität, als einem ersten, immer schon vorausgesetzten, natürlichen Gedacht, nur Barbarei wäre. Indem die Kritik von Marx durchschaut, dass der Gegensatz von Gebrauchswert und Tauschwert, besonderer konkreter Arbeit und abstrakt allgemeiner Arbeit, Vermittlung ohne Bewusstsein erzwingt, legt die marxische Darstellung selbst im Gegenzug alles Gewicht auf die Möglichkeit bewusster Trennung. Allein darin lege auch die Aussicht auf Versöhnung in der Entgegensetzung, wahre Synthese von Getrennten, ein Ganzes, ohne dass dem Einzelnen Gewalt angetan wird. Das ist ein Adorno-Zitat, und zwar formuliert es Adorno im Zusammenhang mit der Musik. Das Zitat lautet nämlich vollständig: Die Frage aller Musik ist, wie kann ein Ganzes sein, ohne dass dem Einzelnen Gewalt angetan wird. Adorno formuliert diese Frage aber nicht im Versuch über Wagner, nicht in der Auseinandersetzung mit Wagner, sondern vielleicht nicht zufällig in seinen Beethoven-Analysen. Wie kann ein Ganzes sein, ohne dass dem Einzelnen Gewalt angetan wird? Die Frage aller Musik. Nun, so wenig das marxische Kapital als Abgeschlossenes gedacht werden kann, so wenig fand sich umgekehrt die musikalische Moderne bereit, Wagners Ausgangs- und Endpunkt in der reinen Identität zu akzeptieren, und in gewisser Weise nahm die musikalische Moderne beides zurück, nicht selten indem sie Wagners eigene kompositorische Verfahren anwandte. Dort, wo die Trennung der Sphären, wie ich das angedeutet habe, bei Wagner selbst aufgehoben wird und die Verfremdung verallgemeinert wird, das sind die Punkte, wo die musikalische Moderne dann bei Wagner ansetzt, um die reine Identität die bei Wagner der Ausgangspunkt, den Ausgangspunkt bildet, um diese reine Identität von vornherein in Frage zu stellen. Diese Kritik der Wagnerschen Identität kann etwa an der Musik Gustav Mahlers und der Zweiten Wiener Schule studiert werden. Auch das habe ich versucht in meinem Buch Verborgener Staat, lebendiges Geld ein wenig anzudeuten. Was macht die musikalische Moderne mit den Judenkarikaturen von Wagner und mit dieser Identifikation mit dem Souverän, die sich dort beobachten lässt? Wie endet aber der neue Bayreuther Volksbühnenring von Frank Castorf? Brünnhilde trifft Vorbereitungen, die New Yorker Stock Exchange mit Benzin in Brand zu setzen. Aber am Ende brennt dann doch nur ein Ölfass auf einem Berliner Hinterhof, wahrscheinlich Ostberliner Hinterhof. Wagner liefert noch immer die passenden Vexierbilder für die antikapitalistischen Fantasien im Hinterkopf einer Linken, die nicht müde wird, die Erkenntnisse von Marx zu verdrängen. Beim nächsten Bayreuther Ring stürzen sich vielleicht dann schon die Töchter von Occupy auf Hagen die Heuschrecke. Wer das inszenieren wird, darüber kann man jetzt Wetten abschließen. Mit den Erkenntnissen von Marx verhält es sich aber auch nicht so einfach. Nicht zufällig werden sie so leicht verdrängt. Da geht es ja mindestens so schwierig zu wie bei Arnold Schönberg, bei Arnold Schönbergs Musik. Und darum möchte ich hier noch ein wenig über die Probleme, die man mit diesen Begriffen, vor allem mit dem Begriff der abstrakten Arbeit, haben kann, ein wenig darüber sprechen, im Hinblick nicht zuletzt auf dieses Nibelungen-Arbeitsmotiv, von dem ich schon erzählt habe, im Zusammenhang mit diesen Personifikationen. Es ist merkwürdigerweise sogar so, wenn ich die Darstellung seiner Begriffe, der Begriffe von Marx, etwa bei Robert Kurz und seinen Anhängern lese, insbesondere natürlich des Begriffs der abstrakten Arbeit, höre ich jedes Mal das Nibelungen-Arbeitsmotiv irgendwie heraus. Und dem möchte ich nachgehen. Wobei natürlich schon vorangestellt sei, dass die Wertkritik von Robert Kurz natürlich frei ist von Antisemitismus, von diesen Personifikationen des Kapitals. Aber sie macht, vielleicht gerade auch deshalb, kann sie auf Probleme aufmerksam machen, auf Probleme der Darstellung bei Marx selbst. Robert Kurz kann sich, wenn er abstrakte Arbeit als Reduktion auf den körperlichen Verbrennungsvorgang versteht, das ist ein wortwörtliches Zitat, abstrakte Arbeit als Reduktion auf den körperlichen Verbrennungsvorgang. Robert Kurz kann sich dabei nämlich auf Metaphern bei Marx stützen, mit denen Marx selbst gewissermaßen aus didaktischen Gründen etwas illustrieren möchte, was sich wesentlich der Illustration entzieht. Er spricht etwa von kristallen unterschiedsloser menschlicher Arbeit, durchsichtig kristallisierten Arbeitsgalerten und Ähnlichem. Eine dieser Formulierungen, die Marx verwendet, lässt aber den bloß metaphorischen Charakter noch in der Metapher selbst erkennen. Die Waren, heißt es hier, seien als solche Kristalle oder Galerte, nur bestimmte Maße festgeronnener Arbeitszeit. Es sind nur bestimmte Maße festgeronnener Arbeitszeit. Aber kein Maß kann sich selbst messen, wie Manfred Dahlmann schreibt. Übrigens ist das folgende ein Zitat aus seinem Artikel in der letzten Nummer der Sans Phrase. Abstrakte Arbeit, sagt Manfred Dahlmann, misst denn auch etwas ganz anderes als Arbeit, und zwar in der Definition von Marx die gesellschaftlich im Durchschnitt verausgabte Zeit, die notwendig war, um eine Ware herzustellen. Geronnene Zeit ist demnach selbst nichts als Zeit, gemessen unter dem Gesichtspunkt der Verwertung des Werts, so kann man hier im Anschluss an Manfred Dahlmann sagen. Wenn jedoch Marx selber vom Doppelcharakter der in den Waren dargestellten Arbeit ausgeht, und das bezeichnet er ja als seine große Erkenntnis, dass die Arbeit einen Doppelcharakter hat, dann versucht er dennoch, eine Einheit in der Arbeit festzuhalten, als ob davon das Urteil über den Kapitalismus abhinge. Das heißt, es ist eigentlich die Frage, ob es diese Einheit überhaupt geben kann, die Marx behauptet. Ausbeutung ist für den Einzelnen stets konkret und kann als solche prinzipiell nicht quantifiziert werden, es sei denn eben durch bloße Zeitmessung, wie es die abstrakte Arbeit tut. Die Ausbeutung liegt in der allgemeinsten Form, die Form aber lässt ihre Quantifizierung im Konkreten nicht zu. Nur unter Einbeziehung aller vorhandenen spezifischen Umstände der jeweiligen Arbeits- und Lebenssituation ist etwa eine Aussage darüber möglich, ob der eine mehr oder weniger als der andere ausgebeutet werde. Und Marx spricht bestimmt vom Exploitationsgrad der Arbeitskraft oder der Arbeit, der von der Rate des Mehrwerts ausgedrückt werde, vom Exploitationsgrad der Arbeitskraft, nicht also des Individuums oder des Arbeiters. Aber er selbst setzt diesen Exploitationsgrad dann sehr unbestimmt mit der Exploitation des Arbeiters durch den Kapitalisten gleich. Und darin kann man tatsächlich seinen Tribut an die Arbeiter, seinen ideologischen Tribut gewissermaßen an die Arbeiterbewegung erkennen. Eine Rate oder ein Grad kann nur ausdrücken, was zuvor quantifizierbar gemacht wurde. Die Voraussetzung der abstrakten Arbeit ist eine Abstraktion am Individuum, die einerseits von allem Konkreten auf den Einzelnen Bezogenen absieht, von seinem Leid, seiner spezifischen Physis, seiner Libido. Andererseits, und das muss man eben festhalten bei der Arbeitskraft, andererseits aber davon übrig lässt, was allein unter dem Zwang erscheint, die im Durchschnitt notwendige Arbeitszeit zu gewährleisten. Diese reale Abstraktion ist die Arbeitskraft, wenn Marx sie als eine und dieselbe menschliche Arbeitskraft, obgleich sie aus zahllosen individuellen Arbeitskräften besteht, bestimmt, dann versucht er mit dem Begriff individuelle Arbeitskräfte dieses Konkrete festzuhalten, von dem abstrahiert wird. Zugleich will er aber deutlich machen, dass in dieser Abstraktion im Unterschied zur abstrakten Arbeit Reales erhalten bleibt und wird doch ziemlich undeutlich. Ich zitiere: Jede dieser individuellen Arbeitskräfte ist dieselbe menschliche Arbeitskraft wie die andere, soweit sie den Charakter einer gesellschaftlichen Durchschnittsarbeitskraft besitzt und als solche gesellschaftliche Durchschnittsarbeitskraft wirkt. Während die abstrakte Arbeit selbst nur das Maß ist, ist die Arbeitskraft an allen Individuen, was dieses zu Messende hervorbringt, eben die abstrakte Arbeit. Das heißt, würde ich meinen, die abstrakte Arbeit enthält nicht die konkreten Arbeiten, wie eine chemische Substanz aus Molekülen besteht. Die Arbeitskraft jedoch, im Unterschied dazu, besteht aus etwas, das so konkret ist und bleibt wie das Material jeder Münze oder das bedruckte Papier jedes Geldscheins. Marx bezeichnet es als menschliches Hirn, Muskel, Nerv, Hand und so weiter. Das, was nun bei Robert Kurz an Richard Wagner erinnert, abgesehen von der Götterdämmerung und diesem Zusammenbruchsszenario, was aber damit zu tun hat, das, was bei Robert Kurz an Richard Wagner erinnert, ist, dass Kurz diese physiologische Wahrheit der Arbeitskraft, Marx spricht tatsächlich von physiologischer Wahrheit, dass Kurz diese physiologische Wahrheit der Arbeitskraft auf die abstrakte Arbeit überträgt und abstrakte Arbeit schließlich, ich habe es schon zitiert, als Reduktion auf den körperlichen Verbrennungsvorgang verstehen kann. Und deshalb, weil dieser Vorgang losgelöst von allen konkreten Lebensbezügen erfolgt, wird er auch von Robert Kurz in Grund und Boden verdammt, als handelte es sich um die verfluchten Nibelungen. Die Abstraktion, die stricto sensu nicht als Arbeit real ist, kann verteufelt werden, so wie sie einst vergöttlicht werden konnte im Marxismus, im Arbeiterbewegungsmarxismus, eben weil man sie als reale imaginiert und ihr der abstrakten Arbeit physische Gestalt zuschreibt und die Erlösung aus dieser fantasierten Verdinglichung, die auf der wirklichen Verdinglichung aufbaut, die Erlösung aus dieser fantasierten Verdinglichung besteht abermals in einem von allem Dinglichen gereinigten zwischenmenschlichen Bezug in reiner Unmittelbarkeit. Das ist das Erlösungsmotiv sozusagen, das bei Robert Kurz herauszuhören wäre. Was als Kapitalismuskritik formuliert wird, ist demnach Lukács ohne Partei- und Klassenbewusstsein. Auch bei Lukács gibt es ja diese Utopie eines von allem Dinglichen gereinigten zwischenmenschlichen Bezugs, reiner Unmittelbarkeit. Auch bei Lukács ist ja die Natur sozusagen eine rein gesellschaftliche Kategorie, obwohl er nicht die Arbeit, die abstrakte Arbeit eben nicht verdammt, aber auch er substantialisiert sie, Geschichte und Klassenbewusstsein, er projiziert ja auf sie das identische Subjekt-Objekt des Proletariats. Bei Kurz und bei der Wertkritik behält man die Fetischisierung der abstrakten Arbeit lediglich als Menetekel des baldigen Untergangs bei. Der Wert ist nur noch das gesellschaftliche Phantombild verbrauchter Energie und vergangener Arbeitsmühe und die Konstitution von Wert kann völlig unabhängig von der Zirkulationsebene aus der Physis abgeleitet werden. Das hat ja diese Kritik an Robert Kurz und der Wertkritik, die wurde ja auch von Seiten der neuen Marx-Lektüre völlig richtig formuliert. Es ist klar, dass mit dieser Naturalisierung der abstrakten Arbeit gebetsmühlenartig ist in diesen Kreisen ja vom Abschmelzen der Arbeitssubstanz die Rede. Es ist klar, dass mit dieser Naturalisierung der abstrakten Arbeit eine ultimative innere Schranke kapitalistischer Verwertung als logisch eintretender Zusammenbruch des Kapitalismus sich erst begründen lässt. Und dieser Zusammenbruch ist ja bei Kurz und seinen Anhängern der Vater des Gedankens. Es ist ebenso klar, dass von solchen Voraussetzungen ausgehend etwa auch behauptet werden kann, es handle sich bei der abstrakten Arbeit um ein männliches Prinzip, weil es mit asymmetrischen Geschlechtsbeziehungen, sprich mit Männerherrschaft, einhergeht. So macht das, so formuliert das Roswitha Scholz. Der Wert ist der Mann als historischer Träger der wertförmigen Versachlichung. Und alles, was in der abstrakten Wertform an sinnlichem Inhalt nicht aufgeht, aber trotzdem Voraussetzung gesellschaftlicher Reproduktion bleibt, das ist die Frau bei Roswitha Scholz. Nun, was Scholz davor bewahrt, zur Brünnhilde der Wertkritik zu werden, ist, dass auch sie, das muss man festhalten, ausdrücklich festhalten, dass auch sie jegliche antisemitischen Personifikationen zurückweist. Antisemitischen Personifikationen des Werts und der abstrakten Arbeit. Aber diese Kritik an solcher Art feministischer Wertkritik wäre doch zu formulieren, weil hier ganz besonders deutlich ist, was übersehen werden soll, dass nämlich die Durchsetzung der Realabstraktion Arbeitskraft personengebundene Herrschaftsformen auflöst, ja gerade auflöst, und damit die scheinbar nur fortgesetzte Männerherrschaft gerade als Reaktionsbildung auf diesen Auflösungsprozess, als Reaktionsbildung auf diesen Auflösungsprozess verstanden werden muss, als Projektionsmechanismen, die dann in sekundäre Formen personengebundener Herrschaft münden. Was in solcher Art Wertkritik also im Grunde nicht zur Kenntnis genommen wird, ist, dass die konkreten Arbeiten, die man eigentlich als Tätigkeiten im Grunde bezeichnen müsste, dass diese konkreten Arbeiten keineswegs auf einen wirklichen Rohstoff reduziert werden, wie das in den Prozessen physikalischer oder chemischer Forschung der Fall ist, sondern auf die für sie im Durchschnitt notwendige Zeit und auf nichts anderes. Das spezifisch Gesellschaftliche, das in der kapitalistischen Warenproduktion allein in der Gleichheit menschlicher Arbeit besteht, kann unmittelbar nur als von allem abstrahierte leere Zeit gefasst werden. Der Zwang aber und die Gewalt, die stecken in den Epitheta, im Attribut dieser Substanz, dass es bei dieser Zeit, anders als in der Physik, eben um die für die Produktion einer Ware im Durchschnitt gesellschaftlich notwendige geht. Eine solche Reduktion setzt ein Abstrahieren voraus, das nicht wie in der Naturwissenschaft als Versuchsanordnung durch konsequente Isolierung eines Teilbereichs gewissermaßen geschieht, sondern im Arbeitsvertrag stipuliert, in der unmittelbaren Gleichsetzung mit Geld als Tausch vollzogen wird, wodurch recht eigentlich die besondere Arbeit des Einzelnen ins Allgemeine verschoben werden kann, indem sie nämlich als Arbeitskraft formiert erscheint, als Verausgabung, wie Marx sagt, von Hirn, Muskel, Nerv, Hand und so weiter. Und dabei handelt es sich um eine im tiefsten Sinn reale gesellschaftliche Abstraktion, könnte hier wieder Manfred Dahlmann zitieren, sowohl aus seinem Artikel aus der Sonfrance als auch aus seinem Buch Freiheit und Souveränität, eine im tiefsten Sinn reale gesellschaftliche Abstraktion, die aber nur möglich ist, weil im Vertrag das Geld und hinter dem Vertrag wie dem Geld der Souverän steht, dessen Drohungen den Vertrag wie das Geld garantieren. Durch die vom Arbeitsvertrag per se eröffnete Handhabe, den Lohnabhängigen zu kündigen, ist dessen geistiges und leibliches Vermögen als Bedingung der Möglichkeit von Arbeitskraft gesetzt und formiert, insofern es dann auch ausschließlich nach Maßgabe der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit gleichsam, das ist gleichsam der geometrische Punkt, von dem aus abstrahiert wird, gehandhabt werden kann, dieses Vermögen. Entspricht dieses Vermögen in der Arbeit nicht der Maßgabe, wird der diesem Vermögen zugerechnete Lohnabhängige eben entlassen. In der abstrakten Arbeit findet sich kein Atom Naturstoff. Von ihm wird gerade abstrahiert. Die Arbeitskraft selbst aber ist real, weil wirklich und unabdingbar im physiologischen Sinn Hirn, Muskel, Nerv, Hand und so weiter da sein müssen, wie eine bestimmte Währung da sein muss, um zu zahlen, eben jenes Vermögen aber in den Grenzen des Vertrags, als wäre es losgelöst vom Ich der Einzelnen, die sie jeweils als ihren Leib haben, Hirn, Muskel, Nerv, Hand und so weiter, direkt unter das Kommando des Kapitals gestellt. Von Arbeitskraft als reale Abstraktion kann deshalb gesprochen werden, weil diese Abstraktion, wie Marx sagt, an jedem gewöhnlichen Menschen vollzogen werden kann. Und sie kann nur an ihm vollzogen werden, weil er einen lebenden, leiblichen Organismus besitzt. Auch das ist ein Marx-Zitat, das ich besonders hervorheben möchte. So sehr Marx dazu tendiert, die Realabstraktion Arbeitskraft als ein anthropologisch gegebenes Vermögen zu fixieren, was ihm von der neuen Marx-Lektüre immer wieder vorgeworfen wird, so sehr er dazu tendiert, er nimmt, und das wird übersehen in der neuen Marx-Lektüre, wie ich meine, er nimmt durch diese Fixierung hindurch die Voraussetzung aller Realabstraktion wahr und sagt eben, jeder gewöhnliche Mensch besitze einfache Arbeitskraft in seinem leiblichen Organismus. Dass er sie nur in der modernen Gesellschaft besitzt, wird dann zwar gerne von ihm anthropologisierend unterschlagen, diejenigen jedoch, die seine Kritik der politischen Ökonomie zu Recht kritisieren, wo sie die abstrakte Arbeit tendenziell positiv substantialisiert und insofern dem Arbeiterbewegungsmarxismus Tür und Tor öffnet, die übersehen nur allzu gern die Wahrheit in seiner Bestimmung der Arbeitskraft, die durch jene Anthropologisierung eben nicht obsolet wird, dass Marx eben keineswegs bereit ist, vom leiblichen Organismus zu abstrahieren, und er selber kann darum, wie bereits erwähnt, völlig richtig von physiologischer Wahrheit sprechen. Letztlich ist die physiologische Wahrheit, die Marx festhält, der Grund dafür, dass bei ihm Arbeit und Arbeitskraft nicht mehr in eins fallen. Denn die Arbeit selbst hat im Unterschied zur Arbeitskraft, das betont Marx im Kapital, keinen Wert, obgleich sie die Substanz und das immanente Maß des Werts bildet. Zentrale Unterscheidung, zu der Marx gekommen ist, erst im Laufe seiner Studien, nicht? Ursprünglich fallen ja auch bei ihm, wie bei den Vorgängern in der klassischen Ökonomie, Arbeit, Arbeitskraft und abstrakte Arbeit in eins zusammen. Jetzt aber ist ganz deutlich, dass die Arbeit im Unterschied zur Arbeitskraft keinen Wert hat, obgleich sie die Substanz und das immanente Maß des Werts bildet. Ich zitiere: Sobald die Arbeit des Arbeiters beginnt, hat sie bereits aufgehört, ihm zu gehören, kann also nicht mehr von ihm verkauft werden. Er verkauft seine Arbeitskraft, aber nicht seine Arbeit. Beim frühen Marx geht das sogar damit zusammen, dass er Arbeitskraft und Individuum identifiziert, er verkauft sozusagen der Arbeiter sich selbst und nicht seine Arbeitskraft. Aber diese wichtigen Distinktionen, die Marx gewinnt, diese Begriffsbestimmungen, die sind gerade in dieser Frage von größter Bedeutung. Das ist auch eben die zentrale Differenz, durch die sich die marxische Kritik der politischen Ökonomie von der klassischen politischen Ökonomie abheben konnte. Sie liegt darin, dass zwischen Arbeit und Arbeitskraft zu unterscheiden ist. Die Arbeitskraft aber kann nur deshalb, weil sie Realabstraktion ist, überhaupt wahre sein. Die Arbeit selber kann es nicht sein, die abstrakte Arbeit, die Arbeit sans phrase, und bleibt und kann es nicht sein, denn sie ist im strikten Sinn keine Realabstraktion. Das heißt, die Arbeit ist entweder konkret real und dann ist sie nicht abstrakt und bleibt an den Arbeitenden gebunden, oder sie ist abstrakt irreal, müsste man sagen, Attribut des Kapitalverhältnisses, Zeit an sich, von allem gereinigte Zeit, als könnte das, was Kant als Form des inneren Sinns, als reine Form der Anschauung bezeichnet, ohne Subjekt, das anschaut, ohne Inneres existieren. Abstrakte Arbeit kann also auch nicht in der Musik dargestellt werden. Das Nibelungenarbeitsmotiv ist in diesem Sinn eine reine Lüge. Kann es noch so monoton gestaltet sein, nicht so in sich kreisend und sinnlos. Es vermag nicht die abstrakte Arbeit selbst zur Darstellung zu bringen. Jetzt überspringe ich einiges, sonst wird es zu lang. Die Erkenntnis, dass abstrakte Arbeit der Inbegriff der verkehrten Form als Ausbeutung ist, bewusste Bewusstlosigkeit, Zeit ohne Subjekt, Zeitbestimmung jenseits des Ichs, die aber im Wert dem automatischen Subjekt, wie Marx ja sagt, als solche nicht mehr aufscheint, diese Erkenntnis setzt den Imperativ voraus, alle Verhältnisse umzustürzen, in denen der Mensch ein ausgebeutetes, erniedrigtes, verlassenes Wesen ist, wie der Imperativ, der kategorische Imperativ des jungen Marx bekanntlich lautet. Dieser Imperativ selbst vermag aber nicht zu beantworten, warum dieses Verkehrte, dessen Inbegriff die abstrakte Arbeit ist, überhaupt gelten kann und als das Natürlichste erscheint. Helmut Reichelt kommt das nicht geringe Verdienst zu, dank dieser Frage klarzulegen, was bei Marx offen bleibt. So oft in den Schriften von Marx davon gesprochen wird, dass etwas gilt, was eigentlich sinnlich nicht existiert, eine abstrakte Gegenständlichkeit ex mente, gegenständlicher Schein, Gegenstände als bloße Gegenständlichkeit. Ich zitiere Marx aus dem Kapital: Der Wert existiert in der Form der Gegenständlichkeit, aber gleichgültig dagegen, ob diese Gegenständlichkeit die des Geldes oder der Ware ist. Und es wird ja bei Marx gerade an den neuralgischen Punkten, darauf weist Helmut Reichelt in seinem neuen Buch, das eben auch im Sayrat Verlag vor kurzem erschienen ist, die neue Marx-Lektüre, darauf weist Helmut Reichelt besonders hin, dass bei Marx gerade an den neuralgischen Punkten fortwährend davon gesprochen wird, dass dieses Unfassbare gilt, dieses Verkehrte gilt, ohne zu sagen, was eigentlich es geltend macht. Geltung, sagt Reichelt, ist nicht zu denken ohne jene, die diese Geltung setzen und für die ein Geltendes gilt. Keine Geltung und Geltendes ohne Subjekte, für die etwas Geltung besitzt oder gilt. Aus diesen Formulierungen von Reichelt spricht bereits eine gewisse Verzweiflung, möchte ich fast meinen. Marx habe, so Reichelt, den Begriff der Geltung nirgends expliziert. Er schwanke zwischen einer an Subjektivität gebundenen Auffassung von Geltung und einer objektivistischen Version. Reichelt scheint gerade hier, glaubt man zumindest, einen Ausweg in Hegels objektiver Logik zu sehen, der sich bei Marx andeute, als Erläuterung eines objektiven Vorgangs innerhalb der Subjektivität selbst, und Reichelt zitiert in diesem Zusammenhang eine Fußnote von Marx aus dem Kapital. Es ist mit diesen Reflexionsbestimmungen, das ist natürlich ein Hinweis auf Hegel, an dessen Methoden er sich ja zum Teil orientiert bei der Entwicklung der Wertform. Es ist mit diesen Reflexionsbestimmungen überhaupt ein eigenes Ding. Dieser Mensch ist zum Beispiel nur König, weil sich andere Menschen als Untertanen zu ihm verhalten. Sie glauben umgekehrt Untertanen zu sein, weil er König ist. Da wird schon deutlich, dass es auch hier sozusagen nur ein Vexierbild von Reflexionsbestimmungen ist, was König und Untertan bestimmt, und so führt auch dieser Ausweg, muss Reichelt erkennen, in Wahrheit nicht aus dem Dilemma heraus. Und letztlich konstatiert Reichelt, es gebe bei Marx keine Brücke zwischen dem objektiven Vorgang und dem bewussten Handeln der Subjekte. Und es heißt abschließend, das ganze Konstrukt funktioniert bei Marx ohne Rekurs auf Subjektivität. Nun, dass es diese Brücke nicht gibt und dass das ganze Konstrukt ohne Rekurs auf Subjektivität funktioniert, ist aber, könnte man sagen, gerade der Erkenntnisgewinn der Kritik der politischen Ökonomie, die Wahrheit über das Kapital. Das Unheimliche, das sich der Vernunft verschließt, wird darin offenbar. Unheimlich nicht zuletzt darin, dass es durch keine Explikation der Geltungsfrage, die Reichelt immer wieder einklagt, sondern nur durch Revolution der Gesellschaft aufgelöst werden könnte. Eine solche Revolution wäre der aktive Rekurs auf Subjektivität, den Marx nicht leisten konnte, den kein einzelner Kritiker je leisten kann, um die Unvernunft des Ganzen festzuhalten. Was Marx aber leistet, ist der Rekurs auf den leiblichen Organismus, der in seiner Bestimmung der Arbeitskraft liegt und dort inmitten aller Tendenzen zur Anthropologisierung festzuhalten wäre. Dieser Rekurs auf den leiblichen Organismus wurde dann im Arbeiterbewegungsmarxismus, wie in der Wertkritik à la Kurz, unbegründet, aber konsequent auf die Arbeit, sie entweder verklärend oder eben verteufelnd übertragen und damit erst unwahr, von den Projektionen der Marxisten und ihrer wertkritischen Nachfolger befreit, ist dieser Rekurs jedoch die Bedingung dafür, dass Subjektivität überhaupt noch möglich scheint, als Möglichkeit gedacht werden kann. Und was das für die Welt nach Auschwitz heißt, hat Adorno im kategorischen Imperativ der negativen Dialektik ausgesprochen, den er ja folgendermaßen beschreibt. An ihm, an diesem kategorischen Imperativ, lasse leibhaft das Moment des Hinzutretenden am Sittlichen sich fühlen, leibhaft, weil es der praktisch gewordene Abscheu vor dem unerträglichen physischen Schmerz ist, dem die Individuen ausgesetzt sind. Und jetzt kommt die entscheidende Stelle für den Zusammenhang, um den es hier geht. Auch nachdem Individualität als geistige Reflexionsform zu verschwinden sich anschickt. Es bleibt also der Rekurs auf den leiblichen Organismus. Egal wie es um die Individualität selbst steht. Erst dieser Rekurs erlaubte es, die Hegelsche Logik aufzubrechen. Die Hegelsche Logik, in der die Reflexionsbestimmungen austauschbar sind, in der das Unterschiedene im absolut gesetzten Widerspruch zu verschwinden droht. Durch diese Substanz allein wäre es zu bewahren, wären die Reflexionsbestimmungen zu reflektieren, also jenes ganz eigene Ding, von dem Marx spricht, dass ein bestimmter Mensch zum Beispiel nur König sein kann, weil sich andere Menschen als Untertanen zu ihm verhalten, sie umgekehrt Untertanen sind, weil er König ist. Wer sich etwa aufgrund dieser Reflexionen in einer bestimmten Situation weigert, Untertan zu sein, muss rechnen mit dem, was ihn von den anderen für immer scheidet, seiner Existenz als leiblicher Organismus, dafür zu büßen. Und zwar deshalb, weil die anderen Menschen sich als Untertanen zu dem verhalten, der sich als König zu ihnen verhält, indem sie ihm etwas Bestimmtes einräumen, in letzter Instanz über ihren Leib, über Leben und Tod zu entscheiden. Das Unheimliche, das jenes ganze Konstrukt der Verwertung des Werts ohne Rekurs auf Subjektivität funktioniert, das Reichelt so herumtreibt, dieses Unheimliche scheint damit wieder der Vernunft zugänglich, wird es unter diesem Gesichtspunkt des Gewaltmonopols, des gesellschaftlich anerkannten Gewaltmonopols mit Rekurs auf den quälbaren und tötbaren Leib gesehen, aber auch dieser Schein erweist sich natürlich als täuschend. Deshalb hat ja schon Hobbes zur Metapher des Ungeheuers gegriffen, um den Souverän zur Darstellung zu bringen. Obwohl er die größte Anstrengung unternimmt, mit Hilfe seines Konstrukts der Vertragstheorie das Ganze als vernünftig darzustellen, die Entstehung des Souveräns, bleibt ihm dann doch nichts anderes über, als zur Metapher des Ungeheuers Leviathan zu greifen. Aus diesem Unheimlichen, das die Vertragstheorien nicht beseitigen können, das die bürgerliche Ideologie, so sehr sie sich auch bemüht, nicht verdrängen kann, machte dann Wagner seine Judenkarikaturen. Und damit schließe ich und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.